Kundgabe 2492. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.10.1942. Gottes Wort, Born des ewigen Lebens. Der Gnadenquell Gottes ist unerschöpflich und auch einem jeden Menschen zugänglich. Und es könnte die Erde ohne Leid sein, wenn dieser Gnadenquelle mehr geachtet würde. Die Menschen benötigen dringend die Gnade Gottes, seine Hilfe auf ihrem Weg durch das Erdental. Und kein Erdenwanderer brauchte diesen Weg zurücklegen ohne Gnade, wenn er sie nur in Empfang nehmen wollte. Doch die Menschen achten die Gnade Gottes gering. Sie stillen ihren Hunger und Durst an weltlichen Brunnen und gehen an dem Quell göttlicher Liebe vorüber. Und kraftlos setzen sie daher ihren Weg fort, der darum auch nicht zum rechten Ziel führen kann. Und deshalb lässt Gott Not und Leid über die Menschen kommen, auf dass sie oft am Wege niederzusinken drohen, auf dass sie Trost und Stärkung benötigen und sich dann hilfesuchend am Born des Lebens einfinden, wo Gott ihnen in aller Liebe Hilfe bietet. Seine Gnadengabe ist überaus wertvoll, wird aber in ihrem Wert nicht erkannt. Amen.